Niemandsland. Eine Insel der Vernunft in einem Meer von Unsinn. Barcelona Fun City Blues. In diesen unsicheren und trüben Zeiten freut man sich über alles, was ein wenig ablenkt und Licht ins dunkle Grau der globalen Grausamkeiten wirft. So etwa die Weihnachtsbeleuchtung, die im Zentrum von Barcelona bereits seit einem Monat hängt. Besonders schön sind die gewaltigen Jugendstil-Vignetten aus Leuchtelementen, die über die breite, kilometerlange Diagonal gespannt sind. Barcelona als größte, schönste und stilvollste Bodega del Mundo, Boutique der Welt, will hier als leuchtendes Beispiel gelten. Es ist November, ich gehe zum Radio. Ich denke daran, dass heute ja ein historisches Datum ist, der sogenannte deutsche Schicksalsmonat November. Da gab es ja 1918 am 9. November die Novemberrevolution. Der Kaiser ging, die Republik kam, die Arbeiterrevolution wurde niedergeschlagen. 1938, 20 Jahre später, ebenfalls an einem 9. November, das Pogrom an den deutschen Juden, verharmlost als Reichskristallnacht bezeichnet. Und dann kam der 9. November 1989. Die Mauer zwischen DDR und BRD geht auf. Moskau erlaubt die Wiedervereinigung. Barcelona Fun City Blues. Mein Weg zum Radio führt mich heute an einem Kuchengeschäft auf der Baja San Pedro vorbei. Vor zig Jahren war es eine ganz normale Bäckerei. Dann übernahmen junge Leute das Geschäft und verkaufen jetzt einen besonderen Käsekuchen, Pastel de Queso. Aber Pastel de Queso darf so etwas ja nicht mehr heißen. Cheesecake Bakery steht auf dem Ladenschild, trotz katalanischer Beschriftungsverordnung von 2003 oder 2004 unter Artur Mas. Und das Erstaunlichste ist, es bilden sich täglich lange Schlangen vor dem Laden. Fast alle Kunden sind Asiaten. Irgendwo im Internet hat sich eine Art Hype-Cheesecake-Blase gebildet, die ein asiatischer Influencer losgetreten hat. Und jetzt, Achtung, Asiaten, die 10, 12, 14 Stunden über 8.000 bis 10.000 Kilometer hergeflogen sind in die Fun City Barcelona, stehen hier eine halbe Stunde Schlange, um ein Piece of Catalan Bakery Cheesecake zu kaufen. Irres Globalisierungsbusiness. Barcelona Fun City Blues, die Stadt der Kontraste. Eine Straße weiter, Carrer de las Beatas. Da hockt ein Obdachloser neben einer Urinpfütze und streckt die Hand aus. Am Kiosk kaufe ich mir heute mal El País. Die haben die besten Sportberichte. Es ist Montag. Schlagzeilen: Der König in China zum Staatsbesuch. 3 Tage. Wichtige Wirtschaftsverträge sollen geschlossen werden. Schlagzeile: Steuerbetrüger klagt Richter wegen Betrugs an. Doch so etwas passiert gerade im Königreich Spanien. Schlagzeile: Narkokrieg in Südspanien. Feuergefechte mit der Polizei häufen sich. Die Drogenpreise werden steigen. Barcelona Fun City Blues. Wohnraumkrise in Barcelona verschärft sich. Immer mehr versteckte Obdachlose, ganze Familien, die bei Bekannten und Verwandten unterkommen. Und die Fun City wächst ins Absurde. Calle Santa Ana, Calle Canuda, wieder ein neuer T-Shirt-Laden. Heiliger Strohsack, wer braucht denn so viele T-Shirts? Und wieder ein neuer Barbershop, früher Friseur genannt, Peluqueria. Und wieder ein neuer Nail Beauty Paradise Studio, Nagelstudio Shop. 10 Finger, 10 Zehen, 20 Nägel, 80 Millionen Touristen. Barcelona Fun City Blues, November in der Stadt. Schön, wie das Herbstlicht an diesem kühlen Mittag in die Straßen fällt und die Silhouetten der Menschen im Gegenlicht abzeichnet. Barcelona ist eine wunderschöne Stadt. Ich denke an das neue Album der Sängerin Rosalía, Lux, Licht. Habe mir auf YouTube ein paar Songs davon angehört. Von dem Videoclip-Getue mal abgesehen, muss ich zugeben, diese junge Frau verbreitet Licht. Sie hat sogar noch Licht in ihrer Stimme, Lux. Willkommen im Niemandsland, verehrte Hörerinnen und Hörer. Es begrüßt Sie alle, ihr Detlef Jeskatz am Mikrofon und an der Technik. Bienvenidas und bienvenidos. Aquí comienza Tierra de Nadie. Laune, heute ist ein schöner Tag. Heute Morgen bin ich richtig gut in Fahrt. Denn du hast mich gestern Abend mit dein Auto besucht. Ja. Geküsst. Und anschließend haben wir uns Pommes gekauft. Ich hab heute gut geschlafen und jetzt esse ich ein Ei. Denn ich hab ja gute Laune und die geht auch nicht vorbei. Kommst du morgen Abend wieder, ja, dann würde ich mich freuen. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Wir fahren spazieren mit deinem kleinen Auto. Dann küssen wir uns und kaufen wieder Pommes. In deinem schönen Auto, hab ich immer meinen Platz. Hinten rechts, hinterm Beifahrersitz, denn du bist ja mein Schatz. Ja, du bist mein allergrößter, ja, mein allergrößter Schatz. Da, da, da, da. Wir fahren spazieren mit deinem kleinen Auto. Dann küssen wir uns und kaufen wieder Pommes. Heute habe ich gute Laune. Heute ist ein schöner Tag. Heute Morgen bin ich richtig gut in Fahrt. Putze meine Wohnung, falls du mich besuchen magst. Und ich nehme auch den Schrubber, und ich putze damit das Bad. Niemandsland Musikgeschichte. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Gesellschaftlicher Aufbruch und Emanzipation im deutschen Rock der 1970er und 80er Jahre. Von Jens Balzer. Die Krautrock-Gruppe Ihre Kinder hatten die deutsche Sprache zurück in die Rockmusik der späten 1960er und frühen 1970er Jahre gebracht. Doch ihre Karriere währte nur kurz. Schon nach dem zweiten Album »Leere Hände« aus dem Jahr 1970 begann die Band zu zerfallen. Nach dem fünften Album, Anfang ohne Ende, löste sie sich 1972 auf. Prägend für den Deutschrock der 70er Jahre wurden dann eine Band und ein Künstler, die sich beide nach eigener Aussage vor allem an ihre Kinder orientierten. Das waren Tonsteine Scherben und Udo Lindenberg. Tonsteine Scherben gründeten sich 1970 in West-Berlin. Im selben Jahr erschien ihre erste Single »Macht kaputt, was euch kaputt macht«. Im folgenden Jahr das Debütalbum »Warum geht es mir so dreckig?« Wie ihre Kinder und auch Flo de Cologne befassten sich Tonsteine Scherben in ihren Songs mit der Entfremdung in der kapitalistischen Gesellschaft und mit dem Gefühl vieler Menschen, in dieser Welt keine Chance auf eine individuelle Entwicklung zu haben. Anders als ihre Vorgänger kam die Band mit ihrem Songschreiber Ralf Möbius alias Rio Reiser jedoch ganz ohne marxistisches Vokabular aus. Die Beschreibung der Gesellschaft und der Zeitverhältnisse wirkten vielmehr persönlich, aus subjektiven und Alltagsperspektiven heraus formuliert. Mit den Parolen und Slogans von Reiser konnte man sich ganz unabhängig von den individuellen Lebensverhältnissen sofort identifizieren, sofern man nur irgendwie unzufrieden mit der Gesamtsituation war. Und wer war das nicht? Radios laufen, Platten laufen, Filme laufen, TVs laufen, Autos kaufen, Häuser kaufen, Möbel kaufen, Reisen kaufen, wofür? Was kaputt was, alles kaputt macht. Tonsteine Scherben, Entfremdung und Utopie. In »Macht kaputt, was euch kaputt macht« hieß es etwa: »Radios laufen, Platten laufen, Filme laufen, TVs laufen, Autos kaufen, Häuser kaufen, Möbel kaufen, Eisen kaufen. Wofür? Macht kaputt, was euch kaputt macht. Macht kaputt, was euch kaputt macht.« Das ist nicht unähnlich dem, was Flo de Cologne in »Sei ruhig, Fließbandbaby« sangen, aber doch wesentlich griffiger formuliert und am Ende auf einen Song zugespitzt, der in den folgenden Jahren und Jahrzehnten zu einem geflügelten Wort avancieren sollte. Ähnlich verhielt es sich mit Tonsteine Scherben Songs wie »Ich will nicht werden, was mein Alter ist« von dem Albumdebüt 1971, in dem das große Thema der Rockmusik seit den 60er Jahren, die Entfremdung von der Elterngeneration und der Wille, dagegen in politischer, habitueller und auch musikalischer Form aufzubegehren, auf den Punkt gebracht wird. Zitat: »Aber ich will nicht werden, was mein Alter ist. Nee, ich will nicht werden, was mein Alter ist.« Der Traum ist aus vom zweiten Album aus dem Jahr 1972, Keine Macht für Niemand, wurde schließlich zur großen Hymne der Alternativkultur der 1970er Jahre. Ich hab geträumt, der Krieg war vorbei, du warst hier und wir waren frei, und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer, es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Hier der Song »Der Traum ist aus« von Tonsteine Scherben in einer Coverversion von Dubmatics featuring Manja, 2023 erschienen. Ich hab geträumt,

Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 302. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich einmal im Rahmen dieser Sendereihe Es lebe der Tod die Vorgeschichte des Spanischen Bürgerkrieges aus der Sicht Kataloniens schildern. Das Kapitel nenne ich Autonomie und Konflikte in der Zweiten Republik. Die existierte offiziell, könnte man sagen, zwischen den Jahren 1931 bis 1936 und 39. Die Zweite Republik gehört zu den konfliktreichsten Perioden der neueren spanischen Geschichte. Sie erbte alle überkommenen Strukturprobleme des Landes, die seit langem einer Lösung harrten. Zuerst sollte ein laizistischer und liberaler Staat geschaffen werden, der den Reformvorstellungen der bürgerlich-republikanischen Kräfte entsprach. Angestrebt wurde eine demokratische Verfassung, eine Militärreform, die Beschränkung der Macht der Kirche, eine Bildungsreform, die Entkrampfung des Verhältnisses zwischen Zentrum und peripheren Nationalismen, außerdem eine Reform des Agrarsektors. Der Versuch, diese Probleme ernsthaft einer Lösung näher zu bringen, führte in den meisten Fällen zu einer unheilvollen Polarisierung und zu einem deutlichen Anstieg der Spannungen im Lande. Mit der Proklamation der Katalanischen Republik am 14. April 1931 setzte sich die strategische Linie der nationalistischen Linken durch, die seit einem Vierteljahrhundert immer wieder behauptet hatten, dass es ohne einen demokratischen Bruch nicht zur Autonomie Kataloniens kommen würde. Der separatistische Politiker Francesc Macià gab sich in den auf die Proklamation der Republik folgenden Tagen allerdings mit der Anerkennung einer vorläufigen autonomen Regierung Kataloniens mit der Bezeichnung Generalitat und dem Versprechen eines Autonomiestatuts zufrieden. Dieses wurde binnen weniger Wochen ausgearbeitet und bereits am 2. August 1931 als Statut von Núria in Katalonien einer Volksabstimmung unterbreitet. Dieses Statut ging von einem Bundesstaat Spanien aus. Die Verfassung von Dezember 1931 bezeichnete Spanien jedoch als integralen, das heißt Einheitsstaat, auch wenn eine Dezentralisierung vorgesehen war. Das Statut von Núria musste noch vom spanischen Parlament, den Cortes, verabschiedet werden. Dort erfuhr es vor seiner Genehmigung erhebliche Beschneidungen. Hatte der katalanische Entwurf vorgesehen, dass die direkten Steuern unmittelbar der Generalitat zufließen und die indirekten weiterhin dem Staat zustehen sollten, so übertrug die endgültige Fassung des Statuts der katalanischen Regierung nur einen kleinen Teil der direkten Steuern, womit die Generalitat finanziell von Madrid abhängig blieb. Eingeschränkt wurden auch die katalanischen Kompetenzen im Bereich von Bildung und Erziehung. Das Statut von Núria hatte die Übertragung aller Bildungs- und Erziehungskompetenzen an die Generalitat vorgesehen. Das endgültige Statut von 1932 behielt diese Kompetenzen dem Zentralstaat vor. Rein katalanische Schulen mussten von der Generalitat selbst finanziert werden. Die Universität Barcelona erhielt allerdings ein eigenes Autonomiestatut. Viele andere Kompetenzen wurden äußerst zögerlich vom Zentralstaat auf die Regionalregierung übertragen. Die Justizverwaltung erst im Oktober 1933, die Verantwortung für die öffentliche Ordnung einen Monat danach, andere Kompetenzen noch später. Außerdem investierte der Staat in den Jahren der Republik weit weniger in die Infrastruktur Kataloniens als zuvor. Insgesamt übertrug das Autonomiestatut der Generalitat zahlreiche untere und mittlere Verwaltungskompetenzen. Die Regelungen erfüllten zwar manche katalanistischen Forderungen, enttäuschten aber die hochfliegenden Erwartungen der Esquerra. Das katalanische Parlament entfaltete in den folgenden knapp 4 Jahren bis zum Beginn des Bürgerkriegs eine umfangreiche gesetzgeberische Tätigkeit. 26 Gesetze regelten Fragen der Gesundheit, Finanzen, Wirtschaft, Kulturförderung, Agrarwirtschaft oder Kommunalverordnungen. Auf der Grundlage des Estatut wurde 1933 auch eine katalanische Verfassung erlassen, die von einer katalanischen Volkssouveränität sprach. Die ERC, die Esquerra Republicana, blieb die dominierende Partei Kataloniens während der Zweiten Republik. Dabei kam ihr auch das Mehrheitswahlrecht zugute. Die Lliga, die sich ab Februar 1933 Lliga Catalana nannte, konnte sich als zweitstärkste Partei etablieren. Trotz der parlamentarischen Mehrheit der Esquerra im katalanischen Parlament geriet die Generalitat wiederholt in Krisen, primär aufgrund interner Fraktionsauseinandersetzungen in der Regierungspartei. Hinzu kamen erhebliche soziale Auseinandersetzungen wegen der im Gefolge der Weltwirtschaftskrise deutlich angestiegenen Arbeitslosigkeit, vor allem in der Bauindustrie und in der Metallindustrie. Die Anarcho-Syndikalisten reagierten mit Streiks und revolutionären Aufständen. Die linguistische und kulturelle Normalisierung, das heißt Katalanisierung, machte in den Jahren der Republik erhebliche Fortschritte. Dabei war das Radio besonders hilfreich. Der Sender Associació de Catalunya sendete ausschließlich auf Katalanisch. Auch die katalanische Presse erfuhr einen deutlichen Aufschwung. 1933 gab es schon 25 Tageszeitungen. Waren 1930 erst 308 Bücher auf Katalanisch publiziert worden, so stieg diese Zahl bis 1936 auf 865, immerhin 20% der gesamten Buchproduktion in Katalonien. 1933-34 kam es zum ersten größeren Konflikt zwischen der Zentralregierung und der Generalitat. Diese hatte gegen den Widerstand der Agrarunternehmer ein landwirtschaftliches Reformgesetz verabschiedet, das die Position der Weinpächter, Rabassaires, verbesserte. Das Verfassungsgericht annullierte das Gesetz, da das katalanische Parlament angeblich keine Kompetenz zum Erlass solcher Sozialgesetze besaß. Dies löste wiederum breite Empörung unter den Katalanisten aus, die die gesamte Autonomie gefährdet sahen und das Gesetz trotzdem in Kraft setzten. Der katalanische Regierungschef Lluís Companys, der seit dem Tod Macias, der 1933 gestorben war, die Exekutive in Barcelona führte, versuchte noch mit der Zentralregierung von Ministerpräsident Leroux einen Kompromiss auszuhandeln, als die rechtsgerichtete Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, Spanischer Bund Autonomer Rechtsparteien, in die neue Regierungskoalition eintrat. Die Linke hatte für diesen Fall seit langem einen Generalstreik angekündigt, da sie die CEDA für filofaschistisch hielt und eine Machtergreifung nach italienischem und deutschem Vorbild verhindern wollte. Präsident Companys rebellierte am 6. Oktober 1934 gegen die Regierung Leroux und rief den katalanischen Staat in der Spanischen Bundesrepublik aus, wohl wissend, dass es eine derartige Bundesrepublik gar nicht gab. Dieser katalanische Staat überlebte gerade einmal 10 Stunden, dann beendete das Militär den Aufstandsversuch. Über Katalonien wurde der Ausnahmezustand verhängt, das katalanische Parlament und die Generalitat wurden aufgelöst, die Regierungsmitglieder inhaftiert, eine Pressezensur eingeführt. Die Lliga Catalana kollaborierte in der Folgezeit mit den von Madrid eingesetzten Gouverneuren, konnte aber keine Wiederherstellung der Autonomie erreichen. In den Jahren der Zweiten Republik bildete sich in Katalonien auch ein eigenes, vom restlichen Spanien abweichendes Parteiensystem heraus. So führten etwa Unstimmigkeiten zwischen der stalinhörigen Parteiführung der Kommunistischen Partei, PCE, und der katalanischen PCE-Organisation Federación Comunista Catalano Balear, FCB, unter Joaquín Maurín zur Spaltung der Partei. Maurín schloss sich mit seiner Gruppe einer kleinen Organisation, dem 1928 gegründeten Partit Comunista Català, an, der einen katalanischen Kurs vertrat. Aus dieser Fusion ging 1930 der Bloc Obrer i Camperol, BOC, hervor. Parallel zum BOC bildete sich als weitere kommunistische Organisation die von André Onin geführte, eng an Trotzki angelehnte kommunistische Linksopposition, Opposition Comunista de Izquierda, heraus, die sich im September 1935 mit dem BOC zum Partido Obrero de Unificación Marxista, PUM, Arbeiterpartei für marxistische Einigung, zusammenschloss. Die neue Partei, die ihren Einflussbereich kaum über Katalonien ausdehnen konnte, wurde von ihren Gegnern sofort beschuldigt, eine Agentur Trotzkis zu sein, obwohl sich dieser von der Partei distanzierte. Der PUM gehörte auch nicht der Vierten Internationale an. Im Juli 1936 dürfte die Partei an die 3000 Mitglieder gehabt haben. Die orthodoxen Kommunisten Kataloniens, die dem abtrünnigen PUM nicht beitreten wollten, gingen 1936 ebenfalls die Vereinigung ihrer Kräfte ein. Wenige Tage nach Bürgerkriegsbeginn schlossen sich die katalanischen Kommunisten mit einigen kleinen sozialistischen und katalanischen Gruppierungen zum Partit Socialista Unificat de Catalunya, PSUC, Vereinigte Sozialistische Partei Kataloniens, zusammen, die sofort unter kommunistischen Einfluss geriet und kurz nach seiner Gründung der Kommunistischen Internationale beitrat. Generalsekretär war der frühere Sozialist Joan Comorera, der gleichzeitig Mitglied des Zentralkomitees der PCE war. Trotz größter Anstrengungen gelang es dem PSUC, der in Katalonien allerdings die sozialistische UGT unter kommunistischen Einfluss bringen und kontrollieren konnte, nicht, größere Arbeitermassen von den Anarchisten zu den Kommunisten herüberzuziehen. Von den republikanischen Parteien war die linksliberal-katalanistische Esquerra Republicana de Catalunya unter der Führung von Francesc Macià und Lluís Companys die bedeutendste. Sie repräsentierte die Interessen des Kleinbürgertums und eines Teils der gewerkschaftlich in CNT oder UGT organisierten Arbeiterschaft. Sie wurde außerdem von der einflussreichen Pächterorganisation Unión de Rabassa Aires, UDR, unterstützt. Parteivorsitzender war Regierungschef Lluís Companys. Die Partei hatte als wichtigste Punkte in ihrem Programm die Forderung nach Autonomie, Föderation mit anderen iberischen Völkern, Menschen- und Bürgerrechte sowie Sozialisierung des Reichtums zugunsten der Gemeinschaft aufgenommen. Nach den Wahlen zur Volksfront im Februar 1936, die in Katalonien Linksfront, Front des Esquerres, hieß und dem in Katalonien sehr deutlichen Sieg der Linken, 59% der Stimmen, die Jäger und ihre Verbündeten kamen auf 36,7%, wurden alle 1934 verbotenen Institutionen wieder eingesetzt oder reaktiviert. Das waren Generalitat, Parlament, Autonomiestatut etc. Im Vergleich zum restlichen Spanien waren die folgenden Monate in Katalonien, obwohl es zu zahlreichen sozialen Auseinandersetzungen kam, relativ ruhig, weshalb bald das Schlagwort von der Oase der Republik die Runde machte. Companys und andere 1934 inhaftierte Führer der Linken wurden aus dem Gefängnis entlassen und bildeten erneut die Generalitat. Die konservative Lliga blieb isoliert, wurde von den Sozialkonflikten der folgenden Monate zusehends eingeschüchtert und schlug sich schließlich am 18. Juli 1936 auf die Seite der Aufständischen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 302. Literaturhinweis: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Eine kleine Geschichte Kataloniens« von Walter L. Bernecker, Thorsten Esser und Peter A. Kraus. Erschienen bei Suhrkamp in Frankfurt 2016. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. getroffen und er hat mich am Piercing gezogen. Und dann haben wir uns einen angesoffen, eins davon war gelogen. Ich war jahrelang heimlich in Julia verliebt und ich weiß jetzt, dass es ein Wort dafür gibt. Doch jeder schämt sich auf seine Art. In 100 Jahren sind wir alle tot und keine Sau wird uns vermissen. Und auch wenn die Apokalypse droht, kannst du mich jetzt küssen. Ich hab die Lösung geträumt und den Traum wieder vergessen. Ich hab die Lösung geträumt und den Traum wieder vergessen. Ich erinnere mich nicht, aber irgendwie waren wir mitten im Krieg und aber trotzdem Liebe und Musik. Liebe und Musik. Wieder zurückgereist an den kleinsten Punkt meiner lächerlichen Existenz. Und irgendjemand sang dazu, would you buy me a Mercedes-Benz? Und um uns herum ging die Menschheit zugrunde, doch keiner wollte sich kümmern. Und du hast gefragt, ob ich tanzen will zwischen Tretminen und Trümmern. In 100 Jahren sind wir alle tot und keine Sau wird uns vermissen. Und auch wenn die Apokalypse droht, kannst du mich jetzt küssen. Ich hab die Lösung geträumt und den Traum wieder vergessen. Ich hab die Lösung geträumt und den Traum wieder vergessen. Ich erinnere mich nicht, aber irgendwie waren wir mitten im Krieg und aber trotzdem Liebe und Musik. Liebe und Musik. Sonntag in der Feuerpause spazieren, dann hast du den Stadtpark in Brand gesetzt und gesagt, Baby, du sollst doch nicht frieren. Und der alte Hund vor dem kleinen Späti fing an zu kläffen, aber raus kam kein Gebell, sondern feels like heaven. Jetzt küssen. Wir haben die Lösung geträumt und den Traum wieder vergessen. Wir haben die Lösung geträumt und den Traum wieder vergessen. Und jetzt erinnere ich dich, denn irgendwie sind wir mitten im Krieg und da ist trotzdem Liebe und Musik. Liebe und Musik. November im Niemandsland. Requires your fear, your silence, and your compliance. Democracy requires your courage. Amerika, wo stehst du jetzt? Quo vadis, Amerika? Die Pressefreiheit in den USA unter Donald Trump. Meinungsfreiheit ist ein sehr geschätztes Gut. Die Rede- und Meinungsfreiheit sei der Schrecken der Tyrannen. Es ist das Recht, das Tyrannen und Diktatoren vor allen anderen als erstes niederschlagen, sobald sie an der Macht sind. So hat einmal ein ehemaliger Sklave gesagt, Frederick Douglass, das war einer der führenden Bürgerrechtler und Abolitionisten des 19. Jahrhunderts. Was passiert gerade in den USA? Die Ermordung des vermeintlichen Märtyrers Charlie Kirk hat Donald Trump endgültig enthemmt. Die Jagd auf seine Feinde und alle Andersdenkenden hat begonnen. Vor Jahren, vor 14 Jahren ist es gewesen, da hat sich ein Komiker in einer Late-Night-Show, Herr Seth Meyers, den ambitionierten Geschäftsmann Donald Trump einmal vorgeknöpft. Er hat ihm eine Demütigung zugefügt. Es gibt ein Video der Szene. Es zeigt Myers als Gastredner beim jährlichen Dinner der Washingtoner Journalistenelite vor sich ein Saal voller hochmögender Gäste, die allesamt kichern, bis auf einen, Trump. Trump werde sich womöglich als Republikaner um die Präsidentschaft bewerben, sagte Myers, und ich dachte, er bewerbe sich als Witzfigur. Gelächter im Saal. Trump verkaufe seine eigene Krawattenlinie, sagt Myers. Man findet sie bei Macy's in der Abteilung für leicht Entflammbares. Großes Gelächter wiederum. Trump behaupte, er habe ein tolles Verhältnis zu The Blacks, zu Schwarzen, sagt Myers. Aber damit könne eigentlich nur eine weiße Familie mit dem Namen Black gemeint sein. Wiederum großes Gelächter. Okay, die Kamera schwenkt in diesem Moment auf Präsident Barack Obama, der sich kaum noch einkriegt vor Lachen. Und dann auf Trump, der inmitten sich beäumelnder Gäste starr sitzt wie seine eigene Wachspuppe. Manche glauben bis heute, das sei der Moment gewesen, in dem er sich vornahm, der mächtigste Mann der Welt zu werden. Vor jetzt einem Monat hatte Donald Trump, inzwischen der mächtigste Mensch der Welt, Grund zu feixen. Nachdem der Disney-Konzern den populären Late-Night-Comedian Jimmy Kimmel zunächst auf Druck seiner Beamten suspendiert hatte, schrieb der US-Präsident auf seinem Digitalkanal Truth Social, nun seien nur noch Jimmy Fallon und Seth Meyers übrig. Zwei komplette Versager der Fake-News-Anstalt NBC. Tu es, NBC, gebot Trump. Gut 14 Jahre nach Meyers Majestätsbeleidigung scheint endgültig die Zeit für süße Rache gekommen zu sein. Einmal in Hochstimmung bedrohte der Präsident nicht nur preisgekrönte Fernsehsatiriker mit seinem Bannstrahl. Im Grunde verbat er sich jegliche Kritik an seiner gloriosen Amtsführung. Demonstranten, die ihn ausbuhten, gehörten weggesperrt. Liberale Medien, die sich noch immer erdreisteten, schlecht über ihn zu berichten, verhielten sich tatsächlich illegal. Vielleicht, so Trump, sollte man ihnen die Lizenz entziehen. Die New York Times verklagte er zunächst vergebens auf 15 Milliarden Dollar Schadensersatz. Die Zeitung habe ihn lange genug diffamiert. Das hört jetzt auf. Trump und seine Leute haben sogar ein KI-gesteuertes Video produzieren lassen, wo er als Kampfbomberpilot kritische No-King-Demonstranten aus der Luft mit Scheiße bombardiert. Welch ein Niveau. Pressefreiheit? Das war einmal. Trump und seine Vollstrecker gingen aber noch weiter, viel weiter. Offenbar entfesselt durch die tödliche Attacke auf den MAGA-Einflüsterer Charlie Kirk vor 2 Monaten in Utah, überboten sich Regierungsmitglieder mit Aufrufen zu einer Hetzjagd auf politische Gegner. Zwar ist der Mord an dem Rechtsextremisten Kirk, der von Trump und seiner Gemeinde inzwischen als Märtyrer verehrt wird, nicht mal in Ansätzen aufgeklärt. Der 22-jährige mutmaßliche Täter schwieg bislang. Aber im Regierungslager herrscht offenbar nicht der geringste Zweifel, dass der Schütze ein Linksextremist sein muss. Seine Behörden würden alle Netzwerke irrer Linksradikaler zur Strecke bringen, die hinter Attentaten wie dem auf Kirk stünden, schwor Trump auf der Gedenkfeier für Kirk an jenem Sonntag in Glendale, Arizona, wo er seinen Hass auf seine Feinde zu Protokoll gab. Tags darauf erklärte er die Antifa-Bewegung zur einheimischen Terrororganisation, wobei unklar ist, wen er damit genau meint. Vizepräsident J.D. Vance, der sich bislang für einen Fackelträger der freien Rede hielt, spornte die Trump-Gemeinde an, all jene aufzustöbern, die etwa auf digitalen Plattformen Genugtuung über Kirks Tod geäußert haben und diese Menschen bei ihren Arbeitgebern zu denunzieren. Schon kurz nach dem Attentat verloren dadurch etliche Amerikaner ihren Job. Auch der vielfach preisgekrönte Late-Night-Comedian Kimmel wurde praktisch über Nacht von Disney für mehrere Tage aus dem Programm genommen. Dabei hatte der das Attentat furchtbar und monströs genannt. In seiner Show hatte er allerdings auch nicht zu Unrecht davon gesprochen, dass Trumps Make America Great Again-Gemeinde bei noch weitgehend ungeklärter Sachlage alles versucht habe, den Täter frühzeitig zu einem Linken abzustempeln und das politisch auszuschlachten. Im Übrigen, so Kimmel, habe Trump auf den Tod seines Freundes Kirk so gefühllos reagiert, wie ein 4-Jähriger einen Goldfisch betrauert. Das allein reichte der Regierung, Kimmels Heimatsender so massiv unter Druck zu setzen, bis der den Satiriker auf unbestimmte Zeit kalt stellte. Ein paar Tage danach stand Kimmel nach massiven Protesten zwar wieder vor der Kamera, aber die Botschaft war da längst angekommen. Meinungsfreiheit? Auch das war einmal. Dabei ist das Recht auf freie Rede und Meinungsäußerung über das First Amendment, den ersten Verfassungszusatz, in den USA so weit gefasst wie in kaum einer anderen Demokratie. Nach Kirks Ermordung jedoch schlug Justizministerin Pam Bondi allen Ernstes vor, bestimmten Gruppen, vorzugsweise Linken, dieses Recht abzusprechen. Es sei an der Zeit, Hassrede unter Strafe zu stellen. Selbst Charlie Kirk, von dem zahllose rassistische und sexistische Äußerungen überliefert sind, hatte einst mit gutem Grund gemahnt, Hassrede im juristischen Sinne gibt es in Amerika nicht. Was die Verfassungshüterin Bondi im Eifer des Gefechts offenbar auch übersah. Diverse Studien der vergangenen Jahre haben ergeben, dass die Neigung zu politischer Gewalt im rechten und ultrarechten Milieu am größten ist und dass sich dabei vor allem zwei Gruppen hervortun, weiße Evangelikale und MAGA-Anhänger. Im vergangenen Jahr schrieb das National Institute for Justice, die Zahl ultrarechter Attacken übersteigt nach wie vor bei weitem alle anderen Formen von Terrorismus und inländischem Extremismus. Wenige Tage nach der Ermordung Charlie Kirks ließ das übergeordnete Justizministerium diese Studie diskret von seiner Webseite verschwinden. Was also bezwecken Donald Trump und seine Hintersassen mit ihrer so noch nicht dagewesenen Jagd auf Satiriker, Medien und alle tatsächlichen oder vermeintlichen Linken? Vieles spricht dafür, dass ihnen das Attentat auf Charlie Kirk nur einen weiteren Anlass dafür bot, die verbliebenen Opponenten im Land nun noch massiver einzuschüchtern. Amerika, so urteilt Herr Jörg Schindler im Spiegel in seinem Artikel Amerikas Gleichschaltung, erlebt in diesen Tagen nicht nur Attacken eines vollständig enthemmten Präsidenten und seiner Regierung auf Kritiker und politische Rivalen. Es ist ein Angriff auf das Denken selbst, der vor 9 Monaten begann und seither mit immer größerer Chuspe geführt wird. Erwünscht ist nur noch, wer Trumps Ansicht und Weltsicht nicht widerspricht. Alle anderen müssen Sanktionen, Ächtung, Zensur befürchten, seien es Universitäten, Verlage, Museen, Bibliotheken, Medienhäuser. Also all jene, die sich umfassender, durchaus kontroverser Wissenschafts- und Faktenvermittlung verpflichtet fühlen. Selbst in Teilen von Trumps eigenem Lager sorgt das für Unbehagen. Würde der Mord an Kirk für eine drastische Einschränkung der Meinungsfreiheit genutzt, sei es an der Zeit für zivilen Ungehorsam, warnte etwa der Podcaster und Trump-Freund Tucker Carlson. Wenn sie dir vorschreiben können, was du sagen und denken darfst, dann gibt es nichts mehr, was sie nicht mit dir tun können. Die Wahrheit ist, dass Trump und die Seinen auf dem Weg zur Gleichschaltung des Landes der Freien längst beängstigend weit voranmarschiert sind. Und das auch deshalb, weil in weiten Teilen der USA nicht Widerstands-, sondern Kleingeist herrscht. Meinungsfreiheit, der Schrecken der Tyrannen. Es ist das Recht, das sie vor allen anderen zuerst niederschlagen. Donald Trump, der aus seiner Bewunderung für Diktatoren nie einen Hehl gemacht hat, ist da keine Ausnahme. Mit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar straften er und seine devote Sprecherin Caroline Levitt traditionelle Journalisten mit Verachtung. Levitt flutete den Presseraum im Weißen Haus mit Vertretern neuer Medien, darunter obskure Influencer aus dem MAGA-Kosmos, Querdenker, Verschwörungstheoretiker, die oft nicht mal den Anschein von Unparteiigkeit erwecken. Sie genießen seither Vorzugsbehandlung. Requires your fear, your silence, and your compliance. Democracy requires your courage. And tyranny depends on good people doing nothing. It requires us to accept the unacceptable, to rationalize the irrational, to normalize the abnormal. But tyranny also fails when ordinary people refuse to cooperate. When they say no kings and they mean it. Doomsday. The Republican Speaker of the House, Paul D. Crowley,

Mamdani jegliche Hilfe verweigert. Kurz vor der Abstimmung gab Jeffries eine halbherzige Unterstützungserklärung ab. Schumer hingegen hielt seine Wahlentscheidung bis zuletzt geheim. Das Cuomo-Lager versuchte zudem verzweifelt, die seit den Anschlägen vom 11. September 2001 tief verwurzelte und im Zuge des Völkermordes in Gaza verstärkte Islamfeindlichkeit für eine Hetzkampagne gegen Mamdani zu nutzen. Doch obwohl diese am Ende sogar von Trump und Multimilliardär Elon Musk unterstützt worden war, blieb sie ohne Erfolg. Kurz vor Schließung der Wahllokale meldete die Wahlkommission sogar 2 Millionen abgegebene Stimmen, den höchsten Wert seit 1969. Der US-Präsident hatte wiederholt gedroht, der Stadt die Bundesmittel zu kürzen sowie Truppen zu entsenden, sollte Mamdani gewinnen. Zudem deutete er an, den in Uganda geborenen Kandidaten verhaften und abschieben zu wollen. Dieser ging in seiner Rede nach der Wahl auf Trumps Eskapaden ein. New York wird eine Stadt der Einwanderer bleiben, eine Stadt, die von Einwanderern erbaut und angetrieben wird und ab heute Abend von einem Einwanderer geführt wird. Er fügte hinzu, wenn jemand einer von Donald Trump betrogenen Nationen zeigen kann, wie man ihn besiegt, dann die Stadt, die ihn groß gemacht hat. Auch in anderen Landesteilen konnten sich die Kandidaten der Demokratischen Partei gegen Republikaner durchsetzen, darunter bei den Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia. In Kalifornien stimmten die Wähler einer Wahlkreisreform zu, die den Demokraten bei den Zwischenwahlen bis zu 5 zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus verschaffen könnte. In Pennsylvania gewannen die Demokraten alle 3 Richterposten des obersten Gerichtshofs des Bundesstaats mit möglichen Auswirkungen auf Wahlbezirksfragen, Wahlprozesse und die Präsidentschaftswahl 2028. Vor dem Hintergrund des mittlerweile längsten Shutdowns der USA kämpfen die verschiedenen Flügel der Demokraten darum, sich innerhalb der Partei durchzusetzen. Davon bleibt auch Mamdani nicht verschont. Um erfolgreich zu bleiben und seine Agenda umsetzen zu können, muss er sich gegen eine Parteiführung behaupten, die ihn scheitern sehen will. Gleichzeitig muss er die Attacken von Trump und den Medien abwehren und Druck auf die von der Demokratischen Partei gestellte Gouverneurin Kathy Hochul ausüben, um die Finanzierung seines Programms über Steuererhöhungen durchzusetzen, die sie bisher abgelehnt hatte. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Thema Ostfront. Kiew bleibt am Haken, das schreibt Herr Reinhard Lauterbach in der heutigen Ausgabe vom 6.11. in der Jungen Welt. EU-Beitritt. Bericht attestiert Bemühungen und mahnt Rechtsstaatlichkeit an. Parallel wird die Ukraine in nordeuropäische Allianz auf NATO vorbereitet. Truppen in Pokrovsk eingekesselt. Das sind die Schlagzeilen von der Ostfront des heutigen Tages. Die Europäische Union überlegt, ob sie künftige Neumitglieder nur noch auf Probe aufnimmt. Das bestätigte Erweiterungskommissarin Marta Kos gegenüber der Financial Times vom Dienstag. Kos sagte, sie wollen nicht als diejenige in die Geschichte eingehen, die den Beitritt von Ländern mit Sympathien für Russland den Weg geebnet habe. Die Mitgliedskandidaten müssten die Gewähr bieten, die Politik der EU-Mehrheit auf allen Gebieten mitzutragen. Dafür würden stärkere Schutzmaßnahmen in künftige Beitrittsverträge aufgenommen. Falls ein neues Mitglied dies nicht leiste, könne auch die Option eines Ausschlusses aus der EU gezogen werden. Das wäre tatsächlich ein Novum. Bisher galten EU-Beitritte immer als unwiderruflich. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky lehnte die Idee umgehend ab. Sein Land könne nur mit allen politischen Rechten der EU beitreten, forderte er und wandte sich auch gegen Überlegungen in Brüssel, die Beitrittsverhandlungen mit Moldau und der Ukraine getrennt zu führen. Mit Chisinau hat die EU wesentlich geringere politische und finanzielle Probleme zu erwarten. Die Kosten für die weitere Unterstützung Kiews schießen derweil in die Höhe. Die Bundesregierung will die Mittel im kommenden Haushalt um 35% von jetzt 8,5 auf 11 Milliarden Euro erhöhen. Noch nicht inbegriffen sind darin die etwa 2 Milliarden Euro, die es kosten wird, der Ukraine 2 weitere Patriot-Luftabwehrsysteme der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen und diese anschließend in den USA nachzukaufen. Erklärungen von COS stehen vor dem Hintergrund der am Dienstag von der EU-Kommission veröffentlichten Bewertung potenzieller Beitrittskandidaten. Neben der Ukraine und Moldau wurden die Westbalkanstaaten Montenegro, Albanien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Kosovo bewertet. Im sogenannten Fortschrittsbericht für die Ukraine wird einerseits das Bemühen Kiews, sich EU-Standards anzunähern, gewürdigt, andererseits Rückfälle in Bereichen wie der Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz bemängelt. Besonders missfallen hat in Brüssel der Versuch der Kiewer Präsidialkanzlei im Sommer, sich die bisher unter direkter EU-Kontrolle stehenden Antikorruptionsbehörden unterzuordnen. Er war nach Druck aus Brüssel zunächst abgebrochen worden, doch berichten deren Vertreter immer wieder von Schikanen und Verfolgungen durch den Selenskyj unterstehenden Geheimdienst SBU. Parallel zu den Entwicklungen in Brüssel verbesserte Selenskyj am Mittwoch offenbar seine Position in Bezug auf eine NATO-Mitgliedschaft. Beim Treffen der nordeuropäischen Militärkoalition Joint Expeditionary Force, GEF, im norwegischen Bodø erhielt Kiew den Status einer erweiterten Partnerschaft mit den 10 GEF-Staaten. Norwegens Verteidigungsminister Tore Sandvik sagte dem Rundfunksender NRK, die Partnerschaft mit Kiew trage dazu bei, die Ukraine auf eine Mitgliedschaft in der NATO vorzubereiten. An der Front verschlechtert sich die Lage für die ukrainischen Truppen unterdessen weiter. Der Generalstab bestritt zwar, dass die Einheiten in Pokrovsk eingekesselt seien, wie es Russland behauptet. Aus der zusätzlichen Aussage der Kiewer Militärführung, alle Anstrengungen konzentrierten sich jetzt darauf, den Nachschub für die in der strategisch wichtigen Stadt ausharrenden Truppen zu sichern, geht aber in der Sache hervor, dass sie wohl zumindest faktisch doch eingeschlossen sind. Russland gibt an, inzwischen 85% der Stadt zu kontrollieren und forderte die verbliebenen ukrainischen Truppen am Mittwoch zur Kapitulation auf. Auf der anderen Seite wächst die Kritik an den Durchhaltebefehlen Selenskyjs an die in Pokrovsk stehenden Truppen. Ukrainische Offiziere kritisieren in online veröffentlichten Lageberichten die täglichen Bulletins des Generalstabs als beschissene Lügen. Der von Selenskyj als Botschafter nach London abgeschobene frühere Oberbefehlshaber Valery Salushny rügte seinen Nachfolger Oleksandr Sirski dafür, dass er die Truppen nicht aus Pokrovsk und Umgebung abgezogen habe, solange dafür noch Zeit gewesen sei. Die Bild-Zeitung wollte aus ukrainischen Militärkreisen erfahren haben, Selenskyj verweigere alle Rückzugsbefehle, weil er bei US-Präsident Donald Trump den Eindruck eines harten Burschen machen wolle. November im Niemandsland. Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Eine Meldung von der Rauschgiftfront. Kiffer in Berlin werden es schwer haben. Dort wurde nämlich eine Tonne Marihuana sichergestellt. Zollfahnder haben in Berlin-Spandau mehr als eine Tonne Marihuana sichergestellt und 5 Verdächtige festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 36 und 69 Jahren stehen im Verdacht, die Drogen unerlaubt nach Deutschland eingeführt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Berlin und das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg mitteilten. Demnach waren bei einer Zollkontrolle von Seekontainern am Hamburger Hafen in einer Lieferung Kokosnüsse verdächtige Pakete festgestellt worden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin begleiteten Spezialeinheiten der Polizei die Lieferung der Fracht nach Berlin. In einer Firma in Spandau schlugen Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes am Montagnachmittag zu. Unter den 5 Festgenommenen ist demnach ein 69-Jähriger, an den die vermeintliche Kokosnusslieferung adressiert war, in der die Drogen entdeckt wurden. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle gegen alle 5 Verdächtigen. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um einen der bisher größten Drogenfunde in Berlin. Zum Schwarzmarktwert des sichergestellten Marihuanas lagen keine Angaben vor. Los, Rechenmaschinchen rausgeholt. 1 Gramm, was kostet das heute Marihuana? 8 Euro, 12 Euro mal eine Tonne. Oder wie viele Tonnen waren das jetzt? Mehr als eine Tonne. Also ausrechnen, es geht in die Milliarden. Jo. Thema Dritter Weltkrieg, der näher rückt. Russlands Präsident Putin ordnet Vorbereitungen für mögliche Atomwaffentests an. Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Regierung angewiesen, Vorbereitungen für mögliche Atomwaffentests Russland zu treffen. Bei einer Sitzung des Sicherheitsrates beauftragte er die Ministerien für Verteidigung und Äußeres, die Geheimdienste, aber auch die zivilen Ministerien am Mittwoch, Vorschläge auszuarbeiten. Das geht aus der Mitschrift des Kremls von der Sitzung hervor. Zugleich betonte Putin, dass Moskau sich immer an den Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen gehalten habe. Es werde sich auch weiter daran halten, solange andere Staaten keine Atomwaffen testen. Wenn die USA oder andere Vertragsstaaten solche Versuche unternehmen, wird Russland seinerseits entsprechend antworten, sagte er. Auch in den USA hatte Präsident Trump zuvor Atomwaffentests seines Landes angekündigt, ohne dies näher zu erläutern. Eine Nachricht aus den USA, Chicago. Vor den Augen von Kindern nehmen US-Beamte eine Kindergärtnerin fest. Das von einem Vater aufgenommene Video davon löst bundesweit Diskussionen aus. Die Festnahme einer kolumbianischen Kindergärtnerin an ihrem Arbeitsplatz durch Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE in Chicago sorgt in den USA für Aufsehen. In einem Video des Vorfalls ist zu sehen, wie zwei ICE-Agenten eine schreiende Frau aus dem Kindergartengebäude zerren, während die Frau beteuert, im Besitz gültiger Papiere zu sein. Der Einsatz soll am frühen Mittwochmorgen Ortszeit vor den Augen von Kindern und Betreuern stattgefunden haben. Das Video wurde von dem Vater eines Kindergartenkindes aufgenommen, später in den sozialen Medien geteilt und von US-Medien aufgegriffen. Elternkollegen und Politiker kritisierten den Einsatz scharf. Das sind mit die erschreckendsten Videoaufnahmen, die ich je in meiner Amtszeit gesehen habe, sagte der Lokalpolitiker Matt Martin dem Lokalsender NBC Chicago. Bewaffnete Beamte patrouillierten in der Einrichtung, während sich Erzieherinnen und Kinder darin aufhielten, sagte Martin weiter und forderte die sofortige Freilassung der Kindergärtnerinnen. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums DHS soll die Kindergärtnerin illegal aus Kolumbien in die USA eingewandert sein und im Oktober Menschenhändler bezahlt haben, ihre beiden Kinder in das Land zu schmuggeln. Die Razzien der Migrationsbehörde ICE sind Teil der verschärften Migrationspolitik der Trump-Regierung. Diese spricht mit Blick auf die Razzien von kriminellen Ausländern und Migranten, die sich illegal ohne gültige Papiere in den Vereinigten Staaten aufhielten. Kritiker werfen der Regierung Willkür vor. Werfen wir einen weiteren Blick in die Taz vom heutigen 6. November. Da gibt es eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung bzw. die Ergebnisse dieser Studie. Das Ergebnis: 76% der Deutschen sind gegen Rechtsextremismus. Rechtsextreme Einstellungen haben gegenüber 2023 abgenommen, heißt es. Aber rund 20% stimmen nationalchauvinistischen Aussagen zu. Die gute Nachricht also zuerst. Gut 3/4 der Menschen in Deutschland lehnen extrem rechte Einstellungen ab, nämlich 76,1%. Unterm Strich hält die diesjährige Mitte-Studie unter der Überschrift »Die angespannte Mitte« viel Ambivalenz fest. Die Mehrheit ist demokratisch eingestellt und sorgt sich wegen des zunehmenden Rechtsextremismus. Auf ihren Sorgen vor dem Rechtsextremismus leiten viele Befragte laut dem Forschungsteam um den Sozialwissenschaftler Andreas Zick von der Universität Bielefeld durchaus Handlungen ab. Jeder Zweite sei bereit, selbst etwas gegen Rechtsextremismus zu tun. Weitere 25% stimmten dem teils zu. 61% forderten mehr politische Bildung. Weitere 23% befürworteten das zumindest teilweise. Zugleich sei eine zunehmende Normalisierung antidemokratischer und menschenfeindlicher Aussagen festzustellen, eben bis weit in die sogenannte Mitte hinein. Und hier sind wir bei der schlechten Nachricht. 90,8% stimmen nationalchauvinistischen Aussagen zu. Ein Viertel der Bevölkerung meint gar, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Trotz der derzeit hohen Umfragewerte der extrem rechten AfD stellte die Studie weniger Menschen mit rechtsextremem Weltbild fest als vor 2 Jahren. Während 2022/23 rund 8% klar rechtsextrem eingestellt waren, waren es nun 3,3%. Der Wert lag also ungefähr auf Vor-Pandemie-Niveau aus den Jahren von 2014 bis 2021. Damals lagen die Werte zwischen 2 und 3%. Allerdings sei auch jede fünfte Person ambivalent gegenüber rechtsextremen Aussagen. Eben in diesem Graubereich von 20% zeige sich eine Offenheit für antidemokratische Orientierungen, heißt es in der Studie. Zudem ist die Zustimmung für nationalchauvinistische Aussagen leicht angestiegen. So denken 23%, das oberste Ziel der deutschen Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht. Und 15% sagen, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Noch eine weitere Aussage dieser Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Nur noch 52% finden, die Demokratie funktioniere im Großen und Ganzen gut. 24% wiederum verneinen das. Kein Grund also für Optimismus. Eine Meldung von der Bordellfront. Seit langem ist ja bekannt, dass Deutschland der Puff Europas ist. Nun ja, nun hat sich das auch in der Politik herumgesprochen. Es gibt nämlich eine Debatte über ein Prostitutionsverbot in Deutschland, beziehungsweise ein Sexkaufverbot. Erst hat sich Bundespräsidentin Julia Klöckner gegen die Prostitution ausgesprochen. Nun pflichtet ihr Gesundheitsministerin Wagen bei. Deutschland dürfe nicht länger das Bordell Europas sein. Eine Information aus dem Spiegel von dieser Woche. Julia Klöckner hat in dieser Woche eine Debatte über ein Sexkaufverbot nach dem Vorbild Norwegens und Schwedens angestoßen. Nun spricht sich auch Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU für schärfere Regeln bei der Prostitution in Deutschland aus. Die Bundesrepublik brauche ein solches strafbewehrtes Verbot, wie es andere Länder bereits hätten, sagte Wagen der Rheinischen Post. Prostituierte sollten straffrei bleiben und umfassende Ausstiegshilfen erhalten. Deutschland darf nicht länger das Bordell Europas sein, pflichtete Wagen ihrer Parteikollegin und Bundestagspräsidentin Klöckner bei, die Deutschland zuvor den Puff Europas genannt hatte. Wagen, die auch Vorsitzende der Frauenunion ist, sprach sich wie Klöckner für das sogenannte nordische Modell aus. Dieses stellt den Kauf sexueller Dienstleistungen sowie deren organisierte Vermittlung unter Strafe, entkriminalisiert aber die Prostituierten selbst und bietet ihnen umfassende Unterstützung beim Ausstieg und Neuanfang. Schweden, Norwegen, Island, Kanada, Nordirland, Frankreich, Irland und Israel setzten den Ansatz bereits um. Klöckner hatte bei der Verleihung des Heldinnen-Awards der Alice Schwarzer Stiftung gesagt, ich bin fest der Überzeugung, wir müssen die Prostitution und den Sexkauf hierzulande endlich auch verbieten. Die bisherige Gesetzgebung in Deutschland schütze Prostituierte bislang nicht ausreichend, erklärte Klöckner. Ganz im Gegenteil, weder das Prostitutionsgesetz noch das Prostituiertenschutzgesetz stärken die Rechte der Frauen in der Prostitution nachhaltig. Es bleibe bei gewalttätigen Übergriffen, der Übermacht von Männern und bei der Unfreiwilligkeit. Deutschland sei der Puff Europas. 2017 trat hierzulande das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Für Prostituierte besteht laut Gesetz eine Anmeldepflicht. Für Prostitutionsgewerbe wie Bordelle eine Erlaubnispflicht. Es ist, wie es ist. Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 10. bis zum 24. November 2025. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema öffentliche Verkehrsmittelhölle in Barcelona und Katalonien. Renfe, die spanische Bahnfahrtgesellschaft, gab nun bekannt, dass man allein im September dieses Jahres 807 Züge hat ausfallen lassen oder mit erheblichen Verspätungen hat zirkulieren lassen müssen. Es waren im Durchschnitt 27 Zugfahrten pro Tag davon betroffen, eine pro Stunde. Zugreisende Nutzer und Pendler, die täglich auf die Nahverkehrszüge angewiesen sind, um zu ihren Arbeitsplätzen oder dann nach Hause zurückzugelangen, können ein Lied davon singen. Und das seit Jahren. Öffentlicher Nahverkehr in Katalonien, so fordert die separatistische Partei Junts, soll vom spanischen Hoheitsbereich abgekoppelt und der katalanischen Regionalverwaltung bzw. Regierung übereignet werden. Ein Deal, auf den die Zentralregierung in Madrid schon vor über einem Jahr eingegangen ist, um an der Macht zu bleiben. Ursache für den schlechten Service der Nahverkehrszüge in Katalonien sind laut Experten natürlich mehrere. Erstens das Fehlen von öffentlichen Investitionen, sowohl in Schienennetz als auch beim Personal und in die Infrastruktur. Zweitens externe Probleme wie Kabelklau und Sabotage am Schienennetz. Und drittens die Absicht, das öffentliche Netz zu schwächen mit Hinblick auf zukünftige mögliche Privatisierungen, das heißt fette Beute für Investoren und private Abzocker. 52% aller Züge treffen nicht pünktlich, das heißt laut Fahrplan vorgesehener Zeit an ihren Zielorten ein. Barcelona Fun City. Eine ärgerliche bis gefährliche Lage ist um das Krankenhaus Hospital del Mar entstanden. Das Krankenhaus liegt direkt am Meer in der Barceloneta, unmittelbar neben Kneipen und Diskotheken, in denen das Nachtleben tobt und massenhaft vergnügungssüchtige Partypeople und Touristen hinströmen. Also ein Krankenhaus, eines der größten in Barcelona, mitten im Vergnügungsviertel. Eigentlich wäre ein friedliches Nebeneinander möglich, doch es gibt ein zunehmendes Verkehrsproblem. Immer mehr Taxis, Uber und PKWs verstopfen, besonders zu bestimmten Zeiten, die Zufahrt von Krankenhaustransportern und Krankenwagen zum Krankenhaus. Sowohl Personal als auch Patienten sind davon betroffen. Es gibt Fälle, wo der Zeitfaktor eines Krankentransports Leben retten kann. Die Ecke Ramon Trias Fargas vom Ronda Litoral und dem Paseo Marítimo sind hier die heißen Punkte, wo die Zufahrt zur Notaufnahme des Krankenhauses oft verstopft ist. Das Rathaus habe bei der Ummodellierung der Zufahrtsstraße das Problem erst geschaffen, als man eine der Fahrspuren zugunsten einer Radfahrspur geschlossen hatte. Das erklärte David Lopez, der ist Präsident der Association Maritim Barceloneta, einer Gastronomie- und Disco-Vertretung des Bezirks. Lopez fordert einen Rückbau der Fahrspuren. Barcelona, Stadt der Ausländer. Barcelona ist die spanische Autonomiehauptstadt mit dem höchsten Ausländeranteil. 35,4% der Bevölkerung wurden in einem anderen Land geboren, nicht hier in Spanien bzw. in Katalonien. Im momentanen Barcelona leben 612.529 Ausländer und Ausländerinnen. Zum Vergleich, in Madrid beträgt der Ausländeranteil 28%. Innerhalb vom Großraum Barcelona ist die Vorstadt Hospitalet wiederum der Bezirk mit dem höchsten Ausländeranteil, 36,2%. Barcelona hat aktuell eine Bevölkerungszahl von 1.734.267 Menschen. Das sind 13% mehr als vor 25 Jahren im Jahr 2000. Dies geht aus den jüngsten Erhebungen des INE, des Instituto Nacional de Estadística, des Nationalen Statistikamtes, hervor. Neben vielen anderen interessanten Informationen ist besonders interessant in dieser Studie, dass in der Altersgruppe zwischen 25 und 39 Jahren schon die Mehrheit der Bewohner Barcelonas nicht mehr im Lande geboren wurden, das heißt Ausländer sind. Und die soziale Situation macht sich besonders beim Wohnen bemerkbar. Ausländer müssen im Durchschnitt 41% ihres Einkommens für Wohnen ausgeben und 70% dieser Bevölkerungsschicht lebt zur Miete, während die in Barcelona geborenen Einwohner, die Eingeborenen könnte man sagen, nur 18,5% ihres Einkommens für Wohnen ausgeben müssen. Beim Thema politische Einstellungen gibt es auch einen bemerkenswerten Unterschied zwischen Nativos und Extranjeros, also Einheimischen und Zugereisten oder Zugewanderten. 61,9% der Barcelonesen, die hier geboren sind, erklären sich politisch als links, darunter 8,1% sogar als linksextrem. Bei den Zugereisten erklären sich 42,5% als links, also deutlich weniger. Naja, sich als links erklären und links sein sind zwei verschiedene Dinge. Katalanisches Labyrinth. Die schrumpfende rechte Separatistenpartei des Ex-Präsidenten Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, hat vergangene Woche ihren offiziellen Bruch mit der Zentralregierung in Madrid erklärt und in einer Abstimmung unter ihren Mitgliedern untermauern lassen bzw. absegnen lassen. Über 80% haben da dem Bruch mit Madrid zugestimmt. Wir hatten in der letzten Sendung bereits das Phänomen einer zur Bedeutungslosigkeit sich entwickelnden Partei beschrieben, nämlich Junts. Junts ist durch eine einmalige Wahlkarambolage vor 2,5 Jahren zum Zünglein an der Waage für die Regierung Sanchez geworden. Die Alternative zu Sanchez wäre eine Rechtskoalition zwischen PP und der faschistoiden Vox. Den Schritt, ein Misstrauensvotum im Parlament zu beantragen, um die Regierung wirklich zu stürzen, will Junts jedoch nicht tun. Also, einziger Schluss, von sich reden und sich wichtig machen. Denn eine katalanische Ultrarechtspartei, die Alianza, nimmt Junts nach und nach die Stimmen weg. Esteu escoltant Contrabanda FM, a 91.4 a Barcelona. Bullying, das heißt in der Schule Mitschülerinnen und Mitschüler schikanieren. Das Hänseln und Quälen von Kindern und Jugendlichen gegen ihresgleichen hat nun zu politischen Protesten geführt. Tausende Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, gingen am vergangenen 28. Oktober auf die Straßen, um gegen einen neuen Fall von Bullying zu protestieren. Das Schülersyndikat Sindicato Estudiantil hatte zu Streiks und Demos aufgerufen, nachdem ein neuer Fall die Öffentlichkeit erschüttert hatte. Die 14-jährige Schülerin Sandra Peña aus Sevilla nahm sich das Leben, nachdem sie über viele Monate hinweg von Mitschülern verfolgt, verächtlich gemacht, beschimpft und gequält worden war. Thema Arbeiterklasse und Hungerlöhne. Barcelona, die Gewerkschaft UGT, verkündet am heutigen 6. November, dass die Angestellten und Arbeiter im Hotel- und Restaurantsektor Kataloniens am 24. und am 31. Dezember streiken werden. Grund: Die Unternehmer weigern sich, ihren Angestellten die niedrigen Löhne zu erhöhen, beziehungsweise zumindest diese Löhne auf das gleiche Niveau wie die ihrer Kollegen und Kolleginnen in Madrid und auf den Balearen anzuheben. Die Tourismusindustrie macht brutal hohe Gewinne, aber gibt nichts davon ab, so ein Gewerkschaftssprecher. Touristen und Einheimische werden es an den speziellen Festtagen Heiligabend und Silvester schwer haben, Tische zum Speisen, Schmausen und Feiern in den Restaurants und Hotels zu bekommen. Der Sektor hat in Katalonien ca. 300.000 Angestellte. Im vergangenen Dezember 2024 hatte der Sektor 1,6 Millionen Touristen zu Gast. Sie wollen nichts von ihren fetten Gewinnen an die Arbeiter abgeben, so UGT-Sekretär in Katalonien Oscar López. UGT, die Gewerkschaft Unión General de Trabajo, legt Zahlen vor, die das Nationale Statistikamt herausgibt. Zwischen Januar und September dieses Jahres besuchten 15,8 Millionen Touristen Katalonien, 150.000 mehr als 2019. Die Löhne in dem Sektor hingegen, so UGT, das heißt die Reallöhne, inflationsbereinigt, sind in dem gleichen Vergleichszeitraum um 4,8% gesunken. Ein in Vollzeit arbeitender Angestellter verdient auf dem Hotel- und Restaurantsektor im Durchschnitt 1.808 Euro pro Monat. Das sind fast 1.000 Euro weniger, als der Durchschnittslohn in anderen vergleichbaren Wirtschaftszweigen beträgt. Und trotzdem stöhnen die Hotelbesitzer über sogenannte gestiegene Kosten, sobald sie ein Pressemikrofon in der Nähe sehen. Barcelona, Hauptstadt der Popmusik. In allen Medien, in aller Munde ist seit Wochen die katalanische Popsängerin Rosalía, die mit einem ungewöhnlichen neuen Album ihre Fans und die Popwelt überrascht. Lux, Licht auf Lateinisch. Es ist nach Los Angeles von 2017 und Cuatro RR von 2023 ihr viertes Album. Dazwischen waren noch zwei andere, El Mal Querer y Motomami. Und es ist das wohl am wenigsten Mainstream verwertbare von Rosalías unorthodoxen Flamenco-Pop-Reggae-Crossover-Liedern. In dem neuen Lied Berghain, das auf Lux erscheint, singt Rosalía mit opernhaft mächtiger Stimme sogar auf Deutsch. In dem Begleitvideo sieht man die Künstlerin in einem roten Kleid, umgeben von einem klassischen Orchester. Sie bügelt und singt mit himmlischer Stimme. 17 Lieder sind auf Lux, jedes davon eine neue Überraschung. Hörer und Hörerinnen haben beim Zuhören das Gefühl, dass hier eine ganz große Pop-Diva einen musikalischen Palast eröffnet hat. Frech und verspielt mischt Rosalía Genres und Konzepte. In einem der Lieder von Lux, einem Elektro-Pop-Techno-Song, Novia Robot, Roboterfreundin, singt sie: Ich mach mich schön für Gott, nie für dich oder irgendwen. Die Tagespresse widmet dem Album Lux schon seit Wochen eine schon überdimensionierte Aufmerksamkeit. El País, La Vanguardia, El Periódico kommen mit Doppel- und Dreifachseiten über Lux und Rosalía heraus. Auch die Fernsehsender überstürzen sich mit Reportagen und kleinen Videoclips der Künstlerin. Alle 17 Songs sind bereits im Netz. Das Album ist seit gestern im Handel. Rosalía, Superstar, mit einer Stimme, die nur als himmlisch bezeichnet werden kann. Und ja, tatsächlich, während ich diese Zeilen schreibe, es ist der 8. November und 11.50 Uhr, höre ich auf der Cadena Ser in der Sendung Oi por Oi gerade ein Lied von Rosalía. Und die Sprecherin Angels Barceló stellt Lux jetzt in seiner ganzen Breite vor. Ja, ein Weltstar wie Rosalía stellt ihr Album in Ciudad de México, New York, Buenos Aires und Tokio vor. Am Mittwoch war die Künstlerin im MACBA Museum hier in Barcelona, wo sie vor einem ausgewählten Publikum auftrat. Listening Party hieß das Ereignis. Anwesend waren Bürgermeister Colboni, Schauspieler und Schauspielerinnen, Fußballerinnen wie Alexia Putellas, Musiker, Leute aus dem Kulturbetrieb und dem Showbusiness. Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Barcelona, Kinderhölle. Das katalanische Parlament hat nun einen Arbeitsplan beschlossen, auf dessen Grundlage die sogenannten Unregelmäßigkeiten und Verstöße, wie das verharmlost gesagt wird, der Organisation DGAIA untersucht werden sollen. Es geht hier um den Kinder- und Jugendschutz, zu dem sich die Dirección General d'Atención de la Infancia y la Adolescencia, die DGAIA, verpflichtet. Das ist, könnte man sagen, die Generaldirektion des Schutzes für Kinder und Jugendliche. Eine Untersuchungskommission wird die seit 2011 registrierten bzw. angezeigten Fälle von Missbrauch an Kindern und Jugendlichen sowie die Veruntreuung von offiziellen Geldern untersuchen. Das Problem ist hier, dass die Institution zwar der Landesregierung untersteht, doch dass die Ausführenden Subunternehmer sind, Privatfirmen, die oft ein inkompetentes und korruptes Billigpersonal anheuern. Viele der Opfer von Kindesmissbrauch in der Institution sind inzwischen erwachsen. Den verantwortlichen Parteien des Desasters Junts und ERC wird der Vorwurf gemacht, ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen zu sein. Fun City Barcelona. Die Kreuzfahrtschiffindustrie boomt weiter. Laut einer Studie der Universität von Barcelona, UB, unter dem Titel Ökonomische Auswirkungen des Kreuzfahrtschiffsbetriebs auf Barcelona wird festgestellt, dass dieser Tourismuszweig in Barcelona pro Tag 2,3 Millionen Euro in den Konsumkreislauf spült. Im Jahr 2024 war die ökonomische Auswirkung ein Betrag von 1,236 Milliarden Euro in Katalonien. 9.500 Arbeitsplätze hängen offiziell am Kreuzfahrtbetrieb. Die Kreuzfahrttouristen machen 4,5% des Gesamttourismusaufkommens pro Jahr in Barcelona aus. Den Auftrag zu der Studie gaben der Hafenbetrieb Port de Barcelona und der Internationale Verband der Kreuzfahrtschiffe. Beim Überfliegen der Studie merkt man schnell, dass es eine bezahlte Auftragsstudie der Tourismusindustrie ist. Kritische Töne zum Thema negative Auswirkungen der Kreuzfahrtschiffe auf Umwelt- und Sozialstruktur in der Stadt glänzen natürlich durch Abwesenheit. Wohnhölle Barcelona. Zum Thema Wohnraumkrise erklärte die Start-up-Firma Aretian vergangene Woche, dass die Hauptstadt Kataloniens 126.000 neue Wohnungen bauen müsse, um die optimale städtische Wohndichte zu erreichen. Doch es gebe nur Raum für 40.000 Wohnungen. Es fehle also Raum für 90.000 Wohnungen und mehr. Eine immense urbane Herausforderung angesichts der demografischen Entwicklung. In den kommenden 20 Jahren würden sogar Wohnungen für 700.000 Personen gebraucht, lautet die Projektion der Studie von Aretian, die vom Plan Director Urbanistico Metropolitano DPUM durchgeführt wurde. Kapitalismus in Barcelona. Arbeitsplätze abbauen, Löhne senken, Preise erhöhen. Zum Jubel der Börsen und zu Angstausbrüchen unter den Arbeitern und Angestellten führte die Ankündigung des Multigiganten Amazon, 1200 Arbeitsplätze in Spanien, hauptsächlich in Barcelona und Madrid, abzubauen. Die Amazon-Firma Amazon Spain Service in Barcelona hat einen ERE beantragt, einen ERE. Das nennt sich offiziell Expediente de Reducción de Empleo, eine Art bürokratisches Prozedere, um Leute zu entlasten. Bei einem ERRE muss die Firma allerdings triftige Gründe nennen und Zahlen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass die Firma Einbußen erleidet und Personal aus ökonomischen Gründen abbauen muss. Die Gewerkschaften UGT und CCO werfen dem vom Multimilliardär Jeff Bezos gegründeten Unternehmen vor, trotz satter Gewinne und einem expandierenden Geschäftsverlauf ökonomische Gründe anzugeben, um Leute zu entlassen. Eine Schande. Amazon beschäftigt weltweit 1,5 Millionen Personen. Kapitalismus in Barcelona 2. Die Subunternehmen, die auf Anweisung des FC Barça das Fußballstadion Camp Nou umbauen und deren Arbeiten sich in der Schlussphase befinden bzw. so gut wie abgeschlossen sind, wurden von den Bauaufsichtsbehörden und der Sozialversicherung aufgrund von hunderten Verstößen gegen das Arbeitsrecht mit insgesamt 2 Millionen Euro Bußgeldern bestraft. 1.500 Arbeiter sind von betrügerischen Arbeitsverträgen, Lohnraub und Misshandlungen betroffen. Im Laufe der 2 Jahre, die die Bauarbeiten gedauert haben, hagelte es hunderte Male Anzeigen und entsprechende Inspektionen. Den FC Barça kümmerte das offenbar wenig. Von den Millionen, die man durch betrügerische Subunternehmer mit Sitz in der Türkei einspart, gibt man gerne ein paar Millionchen Strafgelder ab. Spieler und Fans halten ja schön den Mund. Keine Anzeichen von Solidarität mit den betrogenen Arbeitern. Die Anhängerschaft, die sich so gerne brüstet, anders zu sein und mehr als irgendein anderer vulgärer Fußballclub, die im nationalistischen Katalanismusfieber geschwelgt hatte, verstummt angesichts des Lohnraubes ihres Präsidenten an der Arbeiterklasse. Von den Multimillionären Herren Spieler gar nicht zu reden. Viele der Arbeiter, die protestiert und mit der Presse gesprochen haben, wurden entlassen. Teil ihres Lohnes einbehalten. Visca Barça. Explodieren Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts möchte ich heute eine Reportage aus der ARD über die gegenwärtig in Brasilien im Regenwald stattfindende Klimakonferenz präsentieren. Es geht ja um nichts anderes als die Zukunft dieses Planeten und die Überlebenschancen für den Regenwald, an dem unser ganzes globales Klima hängt. Dazu ein kurzes Porträt von Marina Silva. Das ist Brasiliens Umweltministerin. Sie wurde 1958 in Rio Branco geboren, einer Stadt in Acre, dem westlichsten Bundesstaat des Landes. Im Alter von 6 Jahren musste sie in den Kautschukwäldern arbeiten, um ihre Familie finanziell zu unterstützen. Im Alter von 16 Jahren brachte Silva sich selbst Lesen und Schreiben bei. 10 Jahre später schloss sie ein Studium als Historikerin ab. In den 80er Jahren engagierte sie sich aktiv für den Umweltschutz und gegen die Militärdiktatur. Mit 36 Jahren wurde sie zur jüngsten Senatorin in der Geschichte des Landes gewählt. Marina Silva war bereits in der ersten Regierung vom Präsident Lula da Silva ab 2003 Umweltministerin. 2009 verließ Marina Silva die Regierung Lulas im Streit um den Schutz des Amazonas und trat aus der gemeinsamen sozialistischen Arbeiterpartei aus. 2023 ernannte er sie dennoch erneut zur Umweltministerin. Supershow inmitten des Regenwaldes. Das Konzert am Samstag war der inoffizielle Auftakt zur Klimakonferenz COP30 in Belém und der Appell von Coldplay-Sänger Chris Martin und Brasiliens Superstar Anita war mehr als deutlich. Gemeinsamer Einsatz für den Amazonas. Mit auf der Bühne auch Brasiliens Indigenenministerin Sonia Guajajara. Dies ist ein entscheidender Moment für die Menschheit. Die Natur ist am Limit. Unser Planet erträgt keine leeren Diskurse mehr. Wir wollen Aktionen, wir wollen klare Verpflichtungen, wir wollen Ergebnisse. Es soll die COP der Wahrheit, der konkreten Umsetzungen werden. Nichts weniger hat sich Brasiliens Gastgeber, Präsident Lula da Silva, zum Ziel gesetzt. Dabei könnten die Voraussetzungen für diese Klimakonferenz am Amazonas kaum schwieriger sein. 33 Jahre, nachdem die Weltgemeinschaft 1992 damals in Rio de Janeiro beschlossen hat, bei globalen Herausforderungen wie dem Klima stärker zusammenzuarbeiten, steckt der Multilateralismus in seiner größten Krise, sagt der deutsch-brasilianische Politikwissenschaftler Oliver Stünkel, der derzeit in Harvard lehrt. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt ganz deutlich in der Klimafrage, in der das Risiko von Konflikt gewachsen ist, in der Staaten sehr viel mehr für ihre Verteidigung ausgeben müssen und somit weniger Geld übrig bleibt zur Entwicklungshilfe, auch weniger Investitionen im Thema Klima. Wenn sich die Staats- und Regierungschefs ab diesem Donnerstag in Belém treffen, fehlen zentrale Player. Allen voran einer der stärksten Pro-Kopf-Emittenten, die USA, die sich unter Präsident Donald Trump zum 2. Mal vom Pariser Klimaabkommen verabschiedet haben, während sie weltweit die Öl- und Gasförderung vorantreiben. Und damit einen Ton setzt, der die Debatte in vielen Ländern bereits vergiftet hat. Glaubt Martin Kaiser von Greenpeace Deutschland. Auch die EU bleibt mit ihrem Klimaziel weit hinter dem zurück, was für ein Einhalten der Pariser Klimaziele nötig gewesen wäre. Die EU fahre mit geschwächter Position nach Belém, urteilt Greenpeace. Es ist so insofern enorm wichtig, dass Friedrich Merz jetzt wirklich zu dieser Konferenz kommt. Präsident Lula von Brasilien damit auch sehr stark unterstützt und dann auch eine andere Perspektive auf die Herausforderung im Klimaschutz weltweit bekommen wird. Zu erkennen, dass es ja um existenzielle Fragen des Überlebens geht, dass es dabei geht auch um Fragen der globalen Gerechtigkeit, aber eben auch die Chance neuer geopolitischer Allianzen, die geschmiedet werden können. Brasilien versucht sich als Brückenbauer zwischen Europa, China, anderen großen Wirtschaftsnationen des globalen Südens, aber auch Inselstaaten, die bereits jetzt am stärksten unter Klimaextremen leiden. So soll in Belém nun auch der Startschuss fallen für einen neuen milliardenschweren Fonds zum Schutz der Tropenwälder. 125 Milliarden US-Dollar Gesamtkapital sollen eingesammelt werden und am Finanzmarkt angelegt werden. Mit den Gewinnen werden jene Länder belohnt, die ihre Wälder erhalten. Wer sie weiter zerstört, muss Strafen zahlen. überprüft werden soll das mit Satellitenbildern. Brasilien hofft nun, dass sich auch Deutschland daran beteiligt. Bundeskanzler Friedrich Merz allerdings reist erst einen Tag später nach Belém. Auf dem schon für heute geplanten Familienfoto zur Unterstützung des Fonds wird er schon mal nicht zu sehen sein. Ja, er wird dort vorher nicht zu sehen sein, weil Trump es verboten hat. Und vor dem kuschen alle. Fast schon zum Schluss, gleich kommt noch unsere Kinoinformation, natürlich unser Lied. Teilen heißt die Devise. Das ist Sozialismus und das hassen sie alle. Sie wollen nicht teilen, die Multi-Multi-Multimilliardäre. Anders geht's aber nicht, meine Herrschaften. Denn teilen ist die eigentliche Botschaft des richtigen, guten Sozialismus. In diesem Sinne singt der Chor der Pekinger Oper Sozialismus ist gut. Jo! Kino im Niemandsland. Befreie mich aus dem Nirgendwo. Deliver me from nowhere. Ein Film über einen der größten Rockstars der Gegenwart, Bruce Springsteen. Diesen Film möchte ich heute vorstellen. Der Regisseur Scott Cooper, US-Amerikaner mit einem beachtlichen Werk an Filmen, wie zum Beispiel Black Mass oder Corazon Rebelde, Rebel Heart, hat sich also an das Leben, oder besser gesagt, an den düsteren Aspekt des Lebens von Bruce Springsteen herangewagt. It's a hard thing. I'm realizing people aren't who you want them to be. It feels different coming home. There's a real emptiness. I think Bruce is afraid of what's coming. And he feels guilty leaving behind the world he knows. It's like I'm always running away from something. Like the past is breathing down my neck. Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Buch von Warren Zanes. Zwei Stunden können Zuschauer und Zuschauerinnen den Boss, dargestellt von einem jungen Schauspieler namens Jeremy Allen White, bei seinem Aufstieg voller Ups und Downs zum Superstar erleben, wobei die Entstehung des Albums Nebraska aus dem Jahr 1982 die erzählerische Achse bildet, um die sich das leider teilweise tragische Geschehen des Bruce entwickelt. Die düsteren Balladen von verfolgten Massenmördern und ihren Opfern, die in Nebraska mit Gitarrenbegleitung und Mundharmonika besungen werden, werden für Springsteen zur Obsession. Während alle auf den großen Auftritt des Bosses warten, Born in the USA ist bereits im Studio eingespielt und von allen, Manager, Plattenboss, Musikerkollegen, als ganz große Sache bejubelt, beharrt Springsteen auf das schnelle Erscheinen von Nebraska als LP, ohne Fotos von ihm, ohne Begleitkonzert und ohne Interviews und Medienrummel. Vorher wolle er das Born in the USA Album nicht freigeben. Nach und nach wird den Zuschauern klar, Springsteen ist ein Mann, der nicht glücklich sein kann. Rückblenden in seiner Kindheit in einem Arbeiterviertel in New Jersey mit einem rumpeligen, grobschlächtigen, brutalen Vater, der dumpf und depressiv in Alkohol und Zigarettenrauch sein Leben zu verdämmern scheint, und einer lebenslustigen, aber immer mehr zermürbten Mama geben allerlei Hinweise auf den Ursprung von Springsteens Depression. Als der Boss schließlich merkt, dass er auch seine Freundin Faye, eine junge schöne Mutter, nicht glücklich machen kann, zieht er nach Los Angeles um und gibt sich auf Anraten seines Freundes und Managers Jeremy Strong alias John Landau in professionelle Hände. I don't have to tell you, we got to hit it out of the park with the next record. Bruce Springsteen's on a rocket ship. We don't want to miss that window. The label, once you have your first top 10, they're just thinking about momentum. I'm trying to find some real. These new songs, they're different, but... Noch einmal zurück zum Album Nebraska. Die Scheibe gilt als Springsteens ernsthaftester Versuch, große amerikanische Songbook-Musik zu komponieren. Er nahm die Songs des Albums in seinem Schlafzimmer auf einem Vierspur-Aufnahmegerät in New Jersey auf. Ein roher, akustisch harter Balladensound ohne E Street Band kam dabei heraus. Well, they blew up the Chicken Man in Philly last night. This is a highly unorthodox career move. That's the point. He's channeling something deeply personal. Der Film Deliver Me From Nowhere ist meiner Meinung nach ein ehrlicher und harter Streifen, der den Boss inmitten seines Rockgrößenglanzes als eigentlich schwachen und zerbrechlichen Jungen zeigt, der gegen seine Dämonen ankämpft und eine Art von Erlösung in der Kunst sucht, in seiner Kunst. Das Ende stimmt versöhnlich, doch Achtung, Deliver Me From Nowhere ist nicht nur Seelendrama, sondern ein gut gemachtes Künstlerporträt voller Musik und immer mehr Musik. But in this office, my office, we believe in Bruce Springsteen. Everything dies, honey, that's a fact. Maybe everything that dies someday. Songwriting's a funny thing. It's about searching for something. Besonders beeindruckend ist die Szene, wo Springsteen den perfekten Sound sucht. Mehr verrate ich dazu nicht. Es lohnt sich eigentlich schon wegen dieser Szene, den Film sich anzugucken. Lobende Worte natürlich auch für die Darsteller, besonders Jeremy Allen White, der einen wirklich passablen Bruce Springsteen abgibt. Besonders die Stimme gefällt mir sehr gut. Und auch die anderen Rollen sind meiner Meinung nach sehr gut besetzt, mit Paul Walter Hauser als Mike Batlon und Odessa Young als Faye Romano. Die Mutter macht auch einen sehr guten Eindruck. Adele Springsteen, dargestellt von Adele Springsteen herself. Und den Vater müssen wir natürlich auch erwähnen. Stephen Graham in der Rolle des Douglas Dutch Springsteen. Something is gonna give your life a little bit of meaning. This is where you're meant to go. I don't need to be perfect. I just want it to feel right. Maybe everything that dies someday comes back. Ich empfehle Deliver Me From Nowhere allen, die A, den Boss und seine Musik gut finden oder lieben, und allen, die sich für das Thema depressive Künstlergestalten interessieren. Manchmal weiß man gar nicht, ist es ein Film über einen Rockstar, der depressiv ist, oder ein Film über einen Depressiven, der ein Rockstar ist. Beides stimmt. Wenn man vielleicht eine kleine Kritik anbringen möchte oder eine größere, dann sollte doch gesagt werden, dass man oft an vielen Stellen den Eindruck hat, dass der Boss viele Szenen mit dämpfender Hand abgesegnet hat. Das heißt, die Version, die wir aus seinem Leben sehen, ist natürlich von ihm autorisiert worden. Das macht sich an vielen Szenen nicht unbedingt zum Nachteil bemerkbar. Aber es bleibt am Ende immer klar, dass der Boss doch noch irgendwie sehr gut wegkommt. Sein Plattenkonzern sowieso, sein wunderbarer Manager und Freund und auch natürlich seine Familie. Und ganz böse Zungen könnten jetzt sagen, eine geschönte Version von der Schattenseite des Bruce Springsteen. Aber das möchte ich hier selber nicht sagen. Jo, Dankeschön. Damit beende ich das heutige Niemandsland. Wünsche allen Hörerinnen und Hörern wie immer eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen November und alles Gute und Beste. Machen Sie es gut. Tschüss, Agur, Adeo. Ihr Detlef Jeskas. Jo. November im Niemandsland.